Andacht vom 23.03.2021 Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete. Heiligung. Ich wachte auf mit einem Gedanken, der in meinem Herzen brannte. Manchmal wacht man einfach auf und redet mit dem Herrn. Aber ich wache auch auf und der Heilige Geist ist schon in mir aktiv. Es war dieser Gedanke über Heiligung. Was heißt Heiligung? Wie geht Heiligung? Ich rede heute mit euch darüber. Heiligung bedeutet ausgesondert sein für den Herrn. Du wirst immer für einen bestimmten Zweck geheiligt. Viele Worte, die wir verwenden, sind gar nicht nur biblisch. Sie wurden oder werden auch von den Menschen im Alltag benutzt. Zum Beispiel Apostel ist kein christlicher Begriff. Er wurde in der Geschäftswelt benutzt. Ein Apostel war ein Mensch, der mit einem speziellen Auftrag gesandt wurde. Ein Apostel ist ein Gesandter, aber in unserem Denken ist es ein biblisches Wort. Apostel ist eine Position. Paulus nannte sich nicht Apostel. Er nannte sich ein Apostel Jesu Christi, ein Mann, der von Jesus Christus gesandt wurde. Er war gesandt, den Völkern das Wort Gottes zu bringen und zu predigen. So schnell werden wir durch unser religiöses Denken irregeleitet. Es gibt zwei Dinge, die du von deinen Augen nehmen musst, wenn du die Bibel lesen willst. Die Brille des alten Bundes und zweitens die Linse religiöser Traditionen. Zum Beispiel der Begriff Gefäß wird nicht nur in der Bibel gebraucht, er wurde auch anderweitig verwendet. Gefäße wurden im Haushalt benutzt. Die unterschiedlichen Krüge dienten unterschiedlichem Nutzen. Es gab Gefäße, die nur für schmutziges Wasser hergenommen wurden. Und es gab Krüge, in die nur Trinkwasser gefüllt wurde. Das saubere Gefäß galt auch als geheiligtes Gefäß. Und man konnte kein schmutziges Wasser da hineinfüllen. Man konnte auch keine Wäsche damit waschen. Wir sind geheiligte Personen. Es gibt einen Unterschied zwischen Heiligung und sich heiligen. Ich bin geheiligt bedeutet, ich bin abgesondert vom Herrn für eine bestimmte Aufgabe. Mich heiligen heißt, ich muss das selbst tun. Im Alten Bund gab es auch Heiligung. Das war dann die Aufgabe der einzelnen Menschen. Halte fest, die Bedeutung von Heiligung hat sich nicht geändert, aber der Prozess hat sich geändert. Im Alten Bund hieß es, heilige dich selbst, das musste der Mensch selbst tun. Im Neuen Bund bedeutet es, schau in Hebräer 10,10, Jesus zahlte für alles. Alles, was Gottes Wunsch für mich ist, hat Jesus getan. Sehen wir in den Kontext, Vers 8. Opfer und Gaben wolltest du nicht. Gott wollte nie Brandopfer, Sündopfer und Gaben. Gott tat etwas, was er nie wollte. Warum mussten die Israeliten diese Opfer dann darbringen? Um uns im neuen Bund zu zeigen, worum es geht. Ein Opfer reicht aus. Jesus, das Lamm, das geschlachtet wurde, als Opfer für die ganze Welt. Ein Opfer, das lange vor Erschaffung der Welt geplant war. Ein neuer Bund, der lange vor Grundlegung der Erde erdacht worden war. In Vers 9 steht, ich tue den Willen Gottes. Da redet Jesus. Jesus tat das vollbrachte Werk am Kreuz. In diesem Willen Gottes sind wir geheiligt. Wenn du dich heiligst, machst du das durch Jesus. Und es ist bereits schon getan. Verlass dich auf Jesus, vertraue ihm und alles ist getan. Wie oft müssen wir geheiligt werden? Mehrfach am Tag, weil wir es öfter am Tag verkorksen und weil wir dann Jesus brauchen, der uns wieder heiligt. Wenn du den neuen Bund mal kapiert hast, wirst du ihn auf fast jeder Seite der Bibel finden. Hebräer 10,11. Die Priester brachten für die Gläubigen viele Opfer dar, die alle nur kurz anhielten. Vers 11. Jesus aber brachte ein Opfer dar, das für immer gilt. Wie lange hält das Werk des Kreuzes an? Für immer. Das heißt, ich kann immer neu zum Kreuz gehen und werde dort geheiligt. Jetzt kommt die praktische Umsetzung. Denn alles, was Jesus am Kreuz bezahlt hat, muss in unserem Erleben erfahren werden. Es macht mich sehr traurig, dass viele Christen in der Theorie vieles wissen, es aber nicht erleben. Sie nutzen Worte, die sie gehört haben, aber sie erleben es nicht. In meiner Predigertätigkeit erlebte ich das oft. Deshalb habe ich mein zweites Buch geschrieben, Leben ohne Begrenzungen. Da geht es um die praktische Umsetzung des neuen Bundes. In der letzten Nacht, als Gottes Geist so laut sprach, konnte ich nicht schlafen. Dann wurde der Geist etwas leiser und ich schlief ein. Doch dann wurde ich wieder wach. Kennt ihr das? Der Geist spricht zum Herzen, das Herz zum Denken, das Denken zum Körper. Das ist viel besser als schlafen. Das Denken sagt zum Körper, du brauchst Ruhe. Der Körper schläft ein. Aber der Geist ist fit und redet weiter. Seine Worte gehen ins Denken und das Denken redet wieder zum Körper. Dieser ganze Prozess ging in der letzten Nacht vor sich. Ich bat Gott, mir eine Handhabe zu geben, um das erlebbar zu machen. Wie lebe ich Heiligung? Hier also das Ergebnis. Wie lebe und erlebe ich Heiligung? Erstens, W bedeutet will auf Englisch, also dein Wille. Gott handelt nie gegen den Willen eines Menschen. Das findest du überall in der Bibel, auch schon am Anfang. Du musst dich entscheiden. Möchtest du wirklich ein Leben in Heiligung leben? Anderes musst du dann beiseite legen und loslassen. Die Wahrheit des vollbrachten Werkes des Kreuzes ist, es ist alles erledigt, aber ich lege meinen Willen unter den Willen Gottes. Wenn du denkst, ich mag Gott und Jesus, er hat mich erlöst, ich werde einst im Himmel sein und das reicht dir, dann wirst du kein Leben in Heiligung leben wollen. Und Gott wird dich nie zwingen. Gott lässt dich frei. Es ist eine praktische Entscheidung. Heiligung ist ein Teil des vollbrachten Werks des Kreuzes. Ich entscheide mich, darin zu leben. Im alten Bund musst du es tun, im neuen Bund musst du es wollen. Wow, das war gut. Zweitens, T bedeutet Trust, auf Englisch, zu Deutsch Vertrauen. Gott vertrauen, dass er es tut. Dem Kreuz vertrauen. Hier ist das erste Problem. Die Religion sagt, du musst heilig leben. Religion ist so kompliziert. Was machen wir? Wir kämpfen mit Dingen, von denen wir wissen, dass sie nicht zu einem geheiligten Leben gehören. Der neue Bund sagt, du musst das vollbrachte Werk am Kreuz annehmen. Jetzt kommt das zweite Problem. Wir glauben uns und nicht dem Kreuz. Die Coaches auf der Welt sagen, du musst dir selbst vertrauen. So ist die Welt. Viele dieser Dinge sind wichtige Prinzipien. Disziplin, Verantwortung für deine Entscheidungen, Umgang mit anderen. Aber wenn du dir selbst vertraust, kannst du irgendwann nicht mehr. Du brennst aus. Wir kämpfen mit so vielem im Leben. Ich muss das tun. Ich kann das. Ich bin nicht gut genug. Wir versuchen, unser Denken von etwas zu überzeugen, wovon unser Herz nicht überzeugt ist. Aber das Herz ist immer stärker als das Denken. Was wir tun müssen? Wir behalten das Kreuz und das vollbrachte Werk dort im Fokus. Ich werde das sagen, bis ich nicht mehr atme. Alles, was du tust, muss eine Antwort auf das Kreuz sein. Alles. Wenn es dies nicht ist, hast du falsch gehandelt. Jesus hat meine Heiligung schon getan. Ich brauche nur darauf zu antworten. Ich brauche nur dem Kreuz zu glauben. Du darfst sagen, Herr, ich vertraue dir. Du hast es vollbracht. Ich darf annehmen, was du bereits getan hast. Ich schaue auf das Kreuz und danke dir. Ich vertraue dir. Ich glaube, Jesus, dass die Heiligung eine Wahrheit ist. Und dann wird sie zur Erfahrung. Ich kann es nicht selbst machen. Ich muss es annehmen. Und drittens, der dritte Schritt ist einfach. Ein S wie Surrender, was bedeutet sich hingeben, loslassen. Ich darf mich Jesus hingeben, der es in mir tut. Je mehr du versuchst, es selbst hinzukriegen, wenn du dich nicht Jesus hingibst, wird es zu religiösem Handeln werden. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Aber im vollbrachten Werk des Kreuzes lernen wir, in Ruhe zu sitzen. Wir lernen zu beten. Wir dürfen loslassen und es ist überwunden. Debbie hat mir ein kleines Dokument zugeschickt. Darin hat eine Wissenschaftlerin geschrieben, es sei wissenschaftlich erforscht, dass Gebet das Gehirn beeinflusst. Das Erste, was du im Gebet machen musst, gib dich hin. Wenn du dich nicht in Ruhe gegeben hast, hast du nicht gebetet. Werde still, sei in der Ruhe. Bete, Jesus, so lange habe ich gekämpft, ich bin des Kämpfens müde. Ich öffne meine Hand der Kontrolle. Dann wirst du im Geist wandeln können. Eine Hilfe kann dir sein, wenn du visualisierst, wie du alles gehen lässt, was du bisher festgehalten hast. Du stellst dir vor, wie du diese Heiligung in dich hineinnimmst.